WDR 5. Neugier genügt. Die Pariser Metro hat mich bis zur Haltestelle Georges Saint gebracht. Jetzt stehe ich hier, mitten auf der Champs-Élysées. Ich wusste, was auf mich zukommt, weil ich schon ein-, zweimal hier war. Und trotzdem, ich bin sprachlos. Das ist nicht einfach nur eine sechsspurige Straße. Die Champs-Élysées, sie ist die Hauptschlagader von Paris. Knapp 2 Kilometer lang zieht sich der Boulevard vom Triumphbogen im Westen bis zum Place de la Concorde im Osten. N'importe qui, chapitre 3, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Die rauchige Stimme von Sass klingt aus meinen Kopfhörern. Die junge französische Sängerin hat den Klassiker aus dem Jahr 1969 neu aufgelegt. Eine unvergessene Hymne an Paris, die von Zufallsbegegnungen auf dieser Straße erzählt. Genau deshalb bin ich heute hier. Ich mache das, von dem Sass singt, lasse mich treiben. Die breiten Bürgersteige sind voll. Touristen aus der ganzen Welt schieben sich an Geschäftsleuten und Bauarbeitern vorbei. Und trotzdem gehen die Menschen schnell, geschäftig. Aus einem der vielen Touristenbusse springen gerade 2 junge Frauen, Anfang 20. Sie haben Sonnenbrillen auf und sehr kurze Hosen an, darüber T-Shirts, die ihren Bauchnabel zeigen, in der Hand einen Stadtplan. Just sightseeing and getting burnt by the sun. It's her birthday tomorrow, so that's why we're here. Sightseeing, das wollen die beiden. Ein Geburtstagsgeschenk von Lindsay an ihre Freundin Sophie. Ein bisschen aufgekratzt wirken die beiden Londonerinnen. Das erste Mal Paris, das erste Mal auf der Champs-Élysées. I just like how big everything is. Oh, ich mag, dass alles so groß ist. Ja, echt, alles ist so riesig, die Gebäude. Und ich glaube, dass die Geschichte diese Straße so besonders macht. Ich meine, es gibt sie einfach schon so lange. Sie haben gerade im Bus ein bisschen was davon erzählt, wie lange es die Straße gibt, wer schon alles hier war, Mata Hari zum Beispiel. Und wie viele Leute hier schon gestorben sind. Ja, alle diese Horror-Stories. Geschichten von Tod und Revolution, von Helden und Paraden. Die Erinnerung an all das, sie ist irgendwie greifbar auf der Champs-Élysées. Wenn ich die alten Gebäude sehe, die Statuen, den Triumphbogen am Ende, dann sehe ich, dass hier Soldaten marschiert sind, Herrscher gefeiert wurden. Heute geht es um ganz andere Dinge. Sophies und Lindsays Augen glänzen beim Anblick all der Luxusboutiquen. Chanel, Louis Vuitton, die ganz großen Designer haben hier ihre Geschäfte und machen die Straße zu einer der luxuriösesten Europas. But to browse. Uns geht es ums Bummeln und Shoppen. Ich habe morgen Geburtstag und werde mir etwas bei Chanel kaufen. Das habe ich mir schon fest vorgenommen. Egal was, nur was Kleines, obwohl ich mir das wahrscheinlich noch nicht mal leisten kann. Aber ich schaue auf jeden Fall, nur um mich besonders zu fühlen. Feel special. Ich kann Sophie und Lindsay nicht mehr länger aufhalten. Die beiden winken mir lachend zu und verschwinden in der ersten, viel zu teuren Modeboutique. Sich besonders fühlen, besonders edel, vielleicht besonders schön. Das ist die Champs-Élysées heute. Hier gibt es alles, was du willst, singt Sass. Oh ja, das stimmt, aber nur für die, die es sich leisten können. Ich wechsle die Straßenseite, stehe jetzt vor der prächtigen Fassade eines Pariser Altbaus. In dem Schaufenster sind edle Abendkleider und Kostüme ausgestellt. Die Preise auf den Schildern sind 4-stellig. Louis Vuitton, der Designer, machte hier einst die erste Luxusboutique auf. Viele andere folgten. J'allais à Louis Vuitton pour réparer ma montre. Marie steht mit einer Einkaufstüte aus edlem, verstärktem Papier mit Goldrand und dem unverwechselbaren Schriftzug darauf vor dem Geschäft. Sie erzählt mir, dass sie hier gerade ihre Armbanduhr hat reparieren lassen und dabei noch eine Kleinigkeit gekauft hat. Die Uhr glänzt an ihrem Handgelenk in Gold und Rosa. Marie trägt ein langes Blumenkleid, das ihre schlanke Figur betont und die Blicke auf ihren Ausschnitt lenkt. Was Marie beruflich macht, das möchte sie mir nicht verraten. Sie lacht nur und sagt, sie ist verheiratet. Ich wohne mittlerweile in Amerika, also ich bin nur zu Besuch. Aber ich komme aus Paris und klar liebe ich die Champs-Élysées. Hier gibt es so viel, Restaurants, Diskotheken und die großen Geschäfte natürlich. Man kann hier so gut spazieren gehen und sich amüsieren, also wirklich angenehm. Paris glitzert, Paris ist wunderschön, vor allem hier im Zentrum. Aber nur Menschen wie Marie können sich den Luxus auch leisten. Die anderen dürfen nur davon träumen. Ich schlendere die Prachtstraße entlang, pfeife leise den Refrain mit. Ein älterer Herr bleibt stehen, lächelt mir zu. Je travaille sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce que vous faites? On loue des voitures avec chauffeur. Christian ist um die 50, trägt Schnurrbart und einen gemütlichen Bauch. Er ist Chauffeur, sagt er, fährt für die Reichen und Schönen hier Limousine. Früher, sagt Christian, mochte er die Champs-Élysées, heute ist das anders. C'est factice comme rue. Das ist doch alles künstlich hier. Schau dich um, nur Touristen und all die Geschäfte sind doch auch nur für die Touristen. Die Straße ist nur noch ein Abbild, das, was Frankreich nach außen hin darstellen soll. Ce qui représente la France à l'extérieur. Harte Worte, aber dann lacht Christian. Irgendwie mag er die Champs-Élysées ja doch. Gemeinsam überqueren wir die Straße, dann steigt er in seine Limousine, der nächste Auftrag wartet. Wenn ich das echte Paris sehen will, soll ich woanders hinfahren, ruft er mir noch zu, knallt die Tür zu und reiht sein schwarzes Auto in den Verkehrsstrom ein. Autos, Motorräder, LKW, laut, hupend, völlig chaotisch. Auch das ist Paris. Ein neues Lied klingt in meinen Ohren, als ich von der Champs-Élysées weggehe. Die aus Israel stammende Sängerin Riff Cohen besingt Paris und die vielen, vielen Menschen, die in dieser Stadt leben und vor allem Auto fahren. Keine Parkplätze und immer viel zu viel Stau. So heißt es nicht nur im Lied, das ist die laute und stinkende Realität in Paris. Während ich durch die Straßen in Richtung Canal Saint-Martin laufe, weg von den Prachtboulevards im Zentrum, durch enger werdende Einbahnstraßen, sehe und spüre ich das Verkehrsproblem, das Paris seit Jahren hat. Knapp 2,3 Millionen Menschen leben hier, fast noch einmal so viele kommen jeden Morgen aus den Vororten. Die meisten mit dem Auto. Der Verkehr ist in den letzten Jahren immer schlimmer geworden. Das wird schon lange nicht mehr besser. Manchmal braucht man eine Stunde für eine Strecke, die normalerweise nur 15 Minuten dauert. Das hier ist eine intelligente Erfindung, mit der man sich in Paris bewegen kann, vor allem für die Leute, die aus den Vororten kommen. Die können ihr Auto ab jetzt stehen lassen, den Zug in die Stadt nehmen und für die letzten Meter dieses Ding hier benutzen. Das geht schnell und ohne Schwitzen, weil es nicht viel Energie kostet, wenn man weiß, wie es geht. Vor mir steht Guillaume, 35 Jahre alt, ein sympathisch lachender, schlaksiger Mann mit kurzer Hose und hochgekrempeltem Hemd. Guillaume hält ein rundes, mit Plastik umhülltes Rad in der Hand, was ein bisschen aussieht wie ein plattgedrücktes schwarzes Ei, ungefähr in Größe eines Autoreifen. Das Ding, die intelligente Erfindung, von der er spricht, sie heißt E-Roue, ist ein Elektro-Einrad und Guillaume hat es nach Paris gebracht. Diese Erfindung gibt es seit 2011, aber sie war noch sehr unbekannt. Die Elektro-Einräder kommen aus China. Ich wollte mich in den letzten Jahren immer selbstständig machen, hatte aber keine Idee, womit. Und dann waren wir im Urlaub in Montalivet am Meer und da fuhr ein Mann auf so einem Einrad vorbei. Er war älter, 65 Jahre alt, und es sah für uns auf den ersten Blick total bescheuert aus. Aber als wir mit ihm geredet haben, hat er uns so begeistert davon erzählt, wie es ist, zu schweben. Und plötzlich dachte ich, Mensch, das ist doch voll die geniale Idee für eine große Stadt. Skeptisch schaue ich auf das Elektroeinrad. Das runde Ding soll ein Auto ersetzen? Guillaume drückt mir ein rosafarbenes E-Roue in die Hand. Das Einrad ist überraschend schwer, die pinke Farbe an den Seiten schon ordentlich abgekratzt. C'est pour les filles. Das ist für Mädchen. Nein, im Ernst, das ist einfach ein langsames Modell, da kannst du gut drauf üben. Ein langsames Modell zum Üben. Das bedeutet, das Ding fährt maximal 15 Kilometer pro Stunde. Eigentlich auch schon ziemlich schnell, wenn ich drüber nachdenke. Ich beschließe einfach nicht, drüber nachzudenken. Wir gehen jetzt da geradeaus in die kleine Straße. Da ist eine Fußgängerzone. Da gibt es keine Autos. Die Grundposition sieht so aus: Du nimmst quasi das Rad zwischen die Schienbeine, stellst die Füße schön eng an die Seiten. Du darfst nicht zu fest drücken, aber auch nicht zu weit auseinanderstehen, sonst verlierst du die Stabilität. Okay, auf geht's. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich halte mich an einer Laterne fest, Guillaume steht hinter mir und stützt mich an den Schultern. Zwischen meinen Füßen klemmt das E-Roue, das Einrad. Ich fahre auf einem elektrischen Einrad durch die Straßen von Paris. Zwar noch gehalten von Guillaume, der tapfer hinter mir herläuft, aber trotzdem, es fühlt sich fast wie Schweben an. Voilà, on va faire une petite pause quand même. Parce que vous avez bien travaillé. Et j'ai été vache, je vous mets un 15 sur 20, ça va. Merci. Donc. Am Ende meiner 15-minütigen Testfahrt gibt mir Guillaume 15 von 20 Punkten, immerhin. Mein erster Versuch auf einem Elektroeinrad, er war gar nicht so schlecht. Noch kann ich mir nicht vorstellen, damit durch eine Großstadt wie Paris zu fahren, aber Guillaume glaubt an sein E-Roue. Vielleicht gibt es in Zukunft mehr elektrische Fahrzeuge, Elektroautos, Elektrobusse. Das würde schon helfen. Die sind sauberer und vor allem leiser. Und mehr Fahrräder und natürlich Elektroeinräder. So stelle ich mir ein Paris der Zukunft vor. Mit mehr Platz für alle in Paris. Ich verabschiede mich von Guillaume, sehe ihm hinterher, wie er auf dem rosafarbenen E-Roue zurück zu seinem Geschäft fährt. Wenn er sich das Rad zwischen die Beine klemmt, sieht das sehr einfach und sicher aus, wirklich wie ein Verkehrsmittel der Zukunft. Mit beiden Beinen auf der Erde laufe ich weiter durch das langsam dunkel werdende Paris. Die Straßen führen mich immer weiter nach Nordosten bis ins 20. Arrondissement. Hier ist Paris bunt gemischt. In den Gesichtern der Menschen sehe ich asiatische, arabische und afrikanische Wurzeln. Ich stecke die Kopfhörer wieder in meine Ohren. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Wehmut, Heimweh, das Gefühl, nicht ganz zu Hause zu sein, davon singt Madeleine Peru in diesem Lied. Geschrieben wurde J'ai deux amours von der afroamerikanischen Josephine Baker, die in den 1930er Jahren aus New York nach Paris auswanderte. Vor einem kleinen Restaurant im 20. Arrondissement steht ein junger Mann. Jaoué ist 29, muskulös, trägt Turnschuhe und ein enges T-Shirt. Er lacht mich an, macht eine einladende Geste in das Restaurant. African Fusion steht an der Tür, im Inneren riecht es nach gebratenem Fleisch und Erdnussbutter. Dieses Restaurant gibt es seit Dezember 2010 und es war von Anfang an als Kette gedacht. Deshalb haben wir schnell ein zweites Restaurant aufgemacht und Ende 2014 kam ein drittes dazu. Die Idee kam daher, dass es keine Möglichkeit gab, afrikanisch und schnell zu essen. Zum Beispiel in der Mittagspause, wenn man nur wenig Zeit hat. Es gab solche Konzepte für die asiatische, die europäische Küche, eigentlich für jede Küche, nur nicht für die afrikanische. Et il y avait des concepts rapides pour toutes les nourritures quasiment, sauf pour la nourriture africaine. Jaoués Eltern kommen aus dem Senegal. Er selbst ist in Paris geboren und aufgewachsen. Er kennt es gut, das Gefühl, zwei Länder, zwei Kulturen seine Heimat zu nennen. Wir sind Franzosen und natürlich lieben wir Frankreich, weil das ist unser Zuhause. Aber natürlich hängen wir auch an unseren Wurzeln, an den Ländern, aus denen unsere Eltern kommen. Wir sind wirklich eine Generation zwischen den Kulturen und deshalb habe ich das hier aufgebaut und angefangen. Ich bin neugierig geworden auf das Essen in diesem Fastfood-Restaurant, was so gar nicht nach Fastfood aussieht. Das kleine Restaurant ist modern eingerichtet, helle Wände, orangefarbene Ledermöbel. An Afrika erinnert nur eine große Karte an der Wand. Auf der Tafel über der Theke stehen Gerichte wie Yassa Poulet oder Mafé. C'est des spécialités sénégalaises, maliennes, ivoiriennes, congolaises. Aus dem Senegal, aus Mali, der Elfenbeinküste, dem Kongo, eben aus ganz Westafrika kommen die Speisen. Und ich merke den Hunger im Bauch. Un mafé poulet, d'accord, très bien. Ich bestelle ein Mafé mit Hühnchen, Jaoués Lieblingsgericht. Nach nur wenigen Minuten bringt mir der Chef persönlich einen heißen Teller, darauf ein Hähnchenschenkel, Erdnusssoße und roter Reis. Das sieht einfach aus, riecht aber umwerfend gut. Und es kam nach wenigen Minuten, echtes Fastfood eben. Das Allerwichtigste aber, es schmeckt. Und ich genieße. Merci beaucoup. Noch während ich esse, kommt Jaoué an meinen Tisch, verabschiedet sich. Er muss weiter zum zweiten Restaurant, da nach dem Rechten sehen. Afrikanisches Fastfood scheint im schnellen Paris gut anzukommen. Jaoué hilft es gegen die Sehnsucht nach der Heimat seiner Eltern und mich macht es satt. Es ist dunkel geworden in den Straßen von Paris, noch immer ist es warm, noch immer tobt der Verkehr. Ich bin müde vom Laufen, vom Elektroeinradfahren, vom Essen, aber ich bin noch zu wach zum Schlafen. Ich setze mich auf eine Bank, auf einen kleinen Platz und schalte die Musik ein. Ich denke an Lindsay und Sophie, an Marie, an Christian, Guillaume und Jaoué, an ihre Geschäfte, ihre Geschichten und ihre Visionen. Sie alle sind Paris, ein Teil dieser wunderschönen, altmodisch-modernen Stadt, in die ich heute eintauchen durfte. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.